Achtes Kapitel: Bravourstücke des Zufalls. Überprüft man den Gesamtbestand der erhaltenen Handschriften des griechischen Neuen Testamentes mit Einschluss der lateinischen und syrischen Übersetzungen, indem man den Blick langsam über die Jahrhunderte rückwärts gleiten lässt, dann konstatieren wir eine ganz natürliche Erscheinung. Je mehr man sich früheren Jahrhunderten zuwendet, umso seltener werden die Handschriften. Den 2400 Minuskeln des 15. bis zum 9. Jahrhundert rückwärts stehen vom 9. Jahrhundert abwärts nur 232 Majuskeln gegenüber. K. Ahland, der mit der Führung der offiziellen Liste der griechischen Handschriften beauftragt ist, bemerkt hierzu: Für das 8. bis 5. Jahrhundert kennen wir für jedes Jahrhundert nur etwa 25 Pergamenthandschriften. Aus dem 4. Jahrhundert kennen wir 19, aus dem 3. Jahrhundert gar nur 2. Denn hier hört die Überlieferung des Neuen Testamentes auf Pergament auf und setzt die auf Papyrus ein. Und von den 68 Papyri sollen 17 aus dem 2. und 3. Jahrhundert und 19 aus dem 4. Jahrhundert stammen. Je früher, desto seltener die erhaltenen Kodizes. Das ist, wie gesagt, eine ganz natürliche Erscheinung. Was für besondere Probleme könnten also hier wohl angetroffen werden? Wozu noch über den natürlichen Verlauf dieser Dinge grübeln? Die Fachwissenschaft jedenfalls findet die Sache in Ordnung und führt dabei anscheinend mit vollem Recht als allerbeste Erklärung das Walten des Zufalles ins Feld. In der Tat, hier gebührt dem Zufall das Wort. Platz dem Zufall. Lasst uns sehen, wie der Zufall sein Werk verrichtete. Vergessen wir aber nicht, dass der echte, richtige, natürliche Zufall kein Planarbeiter, kein Systematiker ist, sondern dass er, seinem Wesen gehorchend, eben zufällig arbeiten muss. Wir haben daher guten Grund, diesen Zauberkünstler auch bei seinem Walten auf dem Gebiete der Erhaltung der Pergamentanschriften des Neuen Testaments, insonderheit der Majuskeln, mit Aufmerksamkeit zuzuschauen. Vorweg müssen wir uns darüber unterrichten, was unter Neues Testament gemeint ist und seit wann es neue Testamente gegeben haben soll. Unter dem Neuen Testament versteht man eine bestimmte Anzahl christlicher Einzelschriften, die eine festgefügte Gesamtheit ausmachen. Vorausgesetzt, dass die Geschichte der altchristlichen Literatur und Kirche echte, wahre Überlieferung wäre, dann müsste es zuallererst eine Zeit gegeben haben, in der einzelne Teilschriften, Evangelien, Briefe usw. so weiter, gesondert in den Gemeinden umliefen. Wann dann eine Vereinigung gewisser Schriften zu einem Ganzen erfolgte, welche Stelle für solche Zusammenfassung verantwortlich war, das alles bleibt im Dunkeln. Es ist nicht einmal gelungen, Aufklärung über ein wichtiges Vorproblem: Warum enthält das Neue Testament 4 Evangelien und nicht nur 1, zu verschaffen? Wir werden an anderer Stelle sehr gründlich über das Thema des neutestamentlichen Kanons verhandeln. In diesem Zusammenhang genügt die Angabe, dass schon um 300 überall in den christlichen Gemeindensammlungen existiert haben sollen, die fast alle Schriften, wie sie im Neuen Testament vorliegen, umfassten. Die 4 Evangelien, die Apostelgeschichte und die paulinischen Briefe findet man bereits in den allerersten Sammlungen des Neuen Testaments als unbedingt notwendigen Hauptinhalt. Jeder fromme Christ, der es sich leisten konnte, und selbstverständlich vor allem die Leistungen der Gemeinden mussten danach trachten, ein vollständiges Neues Testament zu besitzen. Wir wollen für die früheren Jahrhunderte die Forderung der Vollständigkeit nicht überspannen und auch solche Kodizes als ganze Neue Testamente ansehen, bei denen ursprünglich nur der Grundbestand vorhanden war, 4 Evangelien, Apostelgeschichte, Briefe des Paulus, aber die Apokalypse oder einer der katholischen Briefe fehlte. Angenommen also, die christlich-literarische Überlieferung der ersten 10 Jahrhunderte wäre echt und wahr, so müsste mindestens vom 3. Jahrhundert an eine immer mehr anschwellende Flut von pergamentenen Kodizes des vollständigen Neuen Testamentes ins Dasein getreten sein. Welcher Christ würde sich da noch mit dieser oder jener neutestamentlichen Einzelschrift, etwa nur mit einem oder zwei Evangelien oder nur mit einigen Briefen des Paulus begnügt haben, wenn dauernd in den Gottesdiensten Jesus Worte oder Jesus Taten aus anderen, ihm noch fehlenden kanonischen Büchern zitiert wurden? Aber konnten denn damals Laien überhaupt lesen? Oder war ihnen die Lektüre des Neuen Testamentes gar verboten? Hören wir, was uns echte Geschichtsquellen in dieser Hinsicht wissen lassen. Eusebius redet schon von vielen tausend Männer und Frauen, die sich mit Bibellesen beschäftigen. Der heilige Chrysostomus hat wahrlich keine Lüge zum Volke geredet, da er auch von den Ärmsten keine Entschuldigung annimmt, wenn die Bibel nicht in ihren Händen und Häusern sei. Dass eine Bibel leicht zu haben und zu kaufen sei und man sich wenigstens das Neue Testament anschaffen könnte. Gregorius M. versichert uns von hinreichenden Vorräten der handschriftlichen Bibeln. Caesarius, Bischof von Arles, entschuldigt keinen, der dieses Buch der Bücher nicht besitzt. Noch manche Stimme aus der Überlieferung könnte angeführt werden, um zu belegen, dass es vom 3., 4. Jahrhundert an wahrlich nicht an Bibeln, das heißt wenigstens an vollständigen Sammlungen des Neuen Testaments gefehlt haben würde, wenn es nur wahr wäre, was über die Entstehung und Ausbreitung des Christentums in den ersten 10 Jahrhunderten geschrieben wird. Und dass die Christenheit jener Jahrhunderte das heilige Buch aller Orten mit Ehrfurcht betrachtet und möglichst vor dem Verderben geschützt haben würde, ist ganz selbstverständlich und wird zudem oft genug in der Überlieferung selbst betont. Was würde also bei Annahme der Echtheit der alten Kirchengeschichte aus dem Angeführten folgen? Dass vom 3., 4. Jahrhundert bis zum 10. Jahrhundert an griechischen Majuskelkodizes des vollständigen Neuen Testamentes, sogar der ganzen Bibel, also Altes und Neues Testament, kein Mangel geherrscht haben könnte, ebenso wenig an lateinischen, syrischen und anderen Exemplaren des vollständigen Neuen Testamentes. Nun sind wir gerüstet, um das spezielle Hauptproblem dieses Kapitels in voller Schärfe zu empfinden und auch sogleich zu erledigen. Es geht um Überprüfung des Gesamtbestandes der erhaltenen neutestamentlichen Handschriften. Wir wiesen eingangs auf eine ganz natürliche Erscheinung hin, je früher, desto seltener die erhaltenen Überreste. Aber dann riefen wir: Achtung! Lasst uns doch einmal zusehen, wie der Zufall bezüglich der Erhaltung der alten Pergamente am Werke gewesen ist. Was ist denn, aufs Ganze gesehen, angeblich aus dem 3. bis 10. Jahrhundert zufällig erhalten geblieben? Und zwar an Handschriften des vollständigen, ursprünglich vollständigen Neuen Testamentes? Haben vielleicht auch ganze Vollbibeln, also mit dem Alten und Neuen Testament, zufällig das Glück gehabt, sich in unsere Tage hinüber zu retten? Kein vernünftiger Mensch wird erwarten, dass alte Pergamentbände ohne Ausnahme gänzlich unversehrt und ohne Lücke auf die Nachwelt kommen. Denn auch Bücher erleben ihre individuellen, oft grausamen Schicksale. Kein Wunder daher, wenn wir hörten, dass so viele biblische Handschriften arg verstümmelt und meist nur in einzelnen Blättern und Bruchstücken erhalten blieben. Andererseits haben wir nicht vergessen, dass tatsächlich auch ganze Handschriften des Neuen Testamentes, gar der ganzen Bibel, allerdings mit mehr oder weniger großen Lücken, dem vernichtenden Zahn der Zeit getrotzt haben sollen, beispielsweise jene 5 ehrwürdigen Majuskelkreise. Alles hängt oder hing angeblich vom Zufall ab, und endlich wird es Zeit, sich erzählen zu lassen, wie denn nun dieser Zufall bei seiner Auslesearbeit gewaltet hat.